WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Ein Jahr lang hat der Hörspielautor Andreas Liebmann den schwerkranken Neurologen Benedikt Volk Orlowski begleitet für sein Hörspiel Mein prähistorisches Hirn. Volk Orlowski hatte Parkinson, ist 2010 an den Folgen der Krankheit gestorben und vielleicht ist es für einen Hirnspezialisten noch ein bisschen schlimmer, Parkinson zu haben, denn man weiß genau, was die Krankheit mit einem macht und kann trotzdem nichts dagegen tun. Volk Orlowski ist in Mein prähistorisches Hirn die Figur Meier. Und Meier beobachtet sich selbst und beschreibt, was mit ihm geschieht. Mein prähistorisches Hirn. Hörspiel von Andreas Liebmann. Komposition Hannes Strobel. Meier denkt. Das Gehirn ist nicht schmerzempfindlich. Da bohren sie mit dem Finger rein, das merkt man überhaupt nicht. Wie bei Schweigen der Lämmer, zweiter Teil, wo der das Gehirn von dem mit dem Löffel rausholt, sortiert, isst, dann guckt der andere, schläft ein. Dann löffelt er den ganzen frontalen Hirnlappen weg, den Kortex, den Thalamus weg. Dann fängt er an zu zappeln und hat überhaupt nichts gemerkt. Das ist ja das Interessante. Wenn das Gehirn Schmerz empfinden würde, das wäre überhaupt nicht auszuhalten, dann wäre der Mensch nicht lebensfähig. Einem 3-jährigen Mädchen wurde wegen einer Hirnhautentzündung eine Großhirnhälfte entfernt, die linke, sprachliche. Und mit 7 Jahren beherrschte es dennoch 2 Sprachen. Wie kann das gehen? Aber vielleicht kann das Kind sich nicht freuen, weil die Hirnstrukturen entfernt wurden, die Freude produzieren. Das Kind wirkt auf den ersten Blick ganz normal und dann frage ich mich, ob es überhaupt ein Mensch ist. Das Hirn ist hierarchisch aufgebaut. Wenn eine Information auf das Gehirn trifft, ist die Frage, wird sie sofort vom Gehirn aufgenommen, wird sie überhaupt aufgenommen? Wenn sie aufgenommen wird, wie wird sie weiterverarbeitet? Und darin liegt das Besondere des menschlichen Gehirns. Die größte Leistung des Gehirns besteht in dem Vergessen. Das heißt, es werden alle Informationen aufgenommen. Wenn ich aus dem Fenster gucke, ich sehe eine Schneelandschaft, ich sehe das Fenstergerippe, die Bäume, die kontrastmäßig davon abstechen, alles wird aufgenommen, aber nicht bewusst. Nach innen verlagert und jetzt fängt es an. Was geschieht da mit diesen Informationen? Diese Informationen werden rastermäßig in dem Gehirn abgelagert. Das heißt, wenn ich einen besonders schönen Baum unter 100 weiß verschneiten Bäumen sehe, gucke ich mir den genauer an. Und allein dies genauer ansehen, heißt, dass die anderen Bäume zum Beispiel ganz oberflächlich abgelegt werden und sofort dem Vergessen anheimgegeben werden. Dieser besondere Baum rutscht tiefer. Und jetzt fängt das Gehirn an zu überlegen, das Denken denkt. Zu überlegen, hat der Baum für mich eine Bedeutung? Habe ich solche Bäume schon einmal gesehen? Sind sie schon Existenz in der genetischen Information oder natürlich in der genetischen Information, in der strukturellen Information? Strukturelle Information heißt ja auch genetische Information. Warum? Jede Strukturänderung muss natürlich ausgelöst werden und kann nur ausgelöst werden durch ein Protein, das sind unterschiedliche Proteinsequenzen, die über den Kern wieder ins Zytoplasma und dort natürlich die Struktur des Neurons verändern. Das ist nur genetisch möglich. Wenn jetzt diese wunderschöne Bauminformation immer noch besteht, wird sie weitergereicht. Wohin? In weitere Gebiete des Gehirns, wo möglicherweise noch so ein Baum vorhanden ist. Könnte ja sein. Es kann sein, dass ich mal vor einigen Jahren einen verschneiten Baum gesehen habe, der ähnlich war. Wird der gefunden, wird der Baum sofort dahin gestellt, neben diesen einen, der schon Bestand hat. Ach, denkt das Gehirn. Ist ja toll, da lassen wir ihn mal stehen, das ist vielleicht in der 4. oder 5. Hierarchisierung. Aber das geschieht ja alles unbewusst, ja, sondern es geht blitzschnell, vergessen oder weiterreichen. Weiterreichen heißt, ist das Merkmal schon vorhanden oder nicht, ist es vorhanden, dann wird es weitergereicht, dann wird es als wertvoll angesehen und dann wird es in den Bestand aufgenommen. Das heißt, jetzt wird es schwierig. Das heißt dann das Langzeitgedächtnis. Es wird dann über die Kurzinformation, die vergessen wird, das wird übersprungen, es wird dann nach innen weitergereicht und bedingt eine strukturelle Veränderung. Das ist die Frage, wie kommt dann dieser Baum nachher wieder ins Bewusstsein, wenn ich nach 10 Jahren wieder einen ähnlichen Baum sehe. Es kann ja nur über eine strukturelle Eigenart sein des Gehirns. Und so kann man sich vorstellen, dass diese Hierarchierung nicht nur über den Baum und je öfter ich so etwas mache, umso aufnahmebereiter wird das Gehirn. Und je weniger ich das Gehirn mit Tinnef belaste, umso mehr kann ich es mit kostbaren Sachen bestücken und umso interessanter und reichhaltiger wird die gesamte Aufschlüsselung des Inhaltes. Ganz einfach, wenn ich mit 16 Posts lese, kann ich nichts verstehen. Wenn ich mit 20 oder 30 oder 40 oder 50 Jahren den Post, also Post lese, wird es immer interessanter, wenn ich das Gehirn dafür vorbereitet habe, wenn ich die entsprechenden Informationen eingegeben habe, wenn ich eine Hierarchisierung ermöglicht habe. Ist das nicht der Fall, ist es oberflächlich, hat das Individuum niemals mehr die Chance, später Marcel Proust zu lesen. Es sei denn, durch einen enormen Willensaufwand über Blockade, fast sämtliche visuelle, auditive, geschmackliche oder andere Informationen von außen. Ich erfahre mich jetzt als ein zutiefst gestörter Mensch, der motorisch nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu versorgen, wobei ich mich hier auf die Funktionen meiner Extremitäten beziehe. Zerebral ist meine Leistungsfähigkeit gesteigert, teilweise bis zum Unerträglichen gesteigert, weil ich schneller lese. Ich habe mich mit dem Fernsehen verschont, bin auf einer höheren zerebralen Leistungsebene. Ich lese schneller als vorher und mein Gedächtnis ist leistungsfähiger geworden. Aber für mich ganz entscheidend, die absolute motorische Hilflosigkeit bis zur Unbeweglichkeit. In den Monaten meines Klinikaufenthaltes habe ich mich immer mehr in Richtung eines Pflegefalls entwickelt. Was für mich vorher undenkbar gewesen ist, ist, dass ich meine oberen Extremitäten fast nicht mehr einsetzen kann. Und diese Diskrepanz meiner körperlichen Fähigkeiten zu meiner gesteigerten kortikalen Aktivität. Und diese Diskrepanz ist für mich fast nicht mehr akzeptierbar. Deshalb ersehne ich diesen Eingriff, der mir vielleicht die Motorik wieder zurückgibt. Ich bin eine Figur, die nur noch aus zerebraler Leistung besteht, angewiesen auf Versorgung durch ein Pflegepersonal. Früher hätte ich das radikal abgelehnt, Elektronik im Gehirn. Was für ein Schwachsinn. Mir reichen schon die Medikamente. Bin ich eine Stereoanlage? Meier stirbt. Wir berichten von Meier. Hierzu brauchen Sie folgende Eckdaten. Meier hat eine Krankheit des Gehirns. Das Gehirn steuert den Körper. Meiers Körper ist erschöpft von 10 Jahren Krankheit. Meiers Körper ist voller Eiter und vergiftet sich von innen. Meier wurde operiert. Meier liegt in einer Krankenstation. Meier wird sterben. Meier. Meier ist müde. Meier liegt. Meier liegt im Bett. Meier schaut auf eine Uhr an der Wand. Meier. Meier denkt. So ist es also das Leben. So also das Sterben. Und er schaut aus dem Fenster. So ist also das Leben. Und ein Ast bewegt sich. So ist es also. Meiers Körper schmerzt. Meiers Denken schmerzt. Das könnten die letzten Gedanken sein. Die letzten Gedanken von Meier. Die letzten Gedanken, die Maya denkt, die letzten Empfindungen. Hier eine Falte der Decke. Hier mein Zeh. Hier meine Zähne. Maya nimmt die Mundharmonika und spielt. Seine Hände zittern. Sein präfrontaler Kortex feuert. Die kortikobulären Fasern kontrollieren seine Mundbewegungen. Die kortikospinalen Fasern bewegen seine Hände. Maya hört auf. Maya blickt zur Wand. Die Uhr zeigt eine Zeit. 5 Minuten später. Weiter müssen Sie wissen, Meyer ist Hirnforscher. Er weiß alles über seine Krankheit und einiges über seinen Geist. Meyer hat 40 Jahre Gehirne untersucht, in Händen gehalten, aufgeschnitten, fotografiert, entsorgt. Meyer hat Ahnung vom Gehirn, liebt und hasst es. Er träumt vom Gehirn und will es wieder vergessen. Meyer wird immer hilfloser. Sein Hirn macht nicht, was Meyer will. Sein Körper macht nicht, was Meyer will. Seine Kollegen machen nicht, was Maya will. Die Welt macht nicht, was Maya will. Maya wird sterben. Maya zerfällt. Und was Maya bleibt? Sein Zerfall beobachten. Seinen Zerfall mitdenken. Seinen Zerfall mitteilen. Wir erzählen davon. Ich werde meine Krankheitsgeschichte, da werde ich eine Publikation draus machen. Ich besuche Maya in der Klinik. Ein abgedunkeltes Zimmer. Ich habe Maya einige Monate nicht gesehen. Ich erschrecke. Es ist still. Ein zitternder Schatten. Er sieht jetzt 20 Jahre älter aus, als er ist. Maya ist 60. Er sieht aus wie 100. Ich sehe Mayas Skelett durch seine Haut schimmern. Und Maya spricht. Ganz leise. Ich muss mein Ohr an seinen Mund halten, um zu verstehen. Stunden vergehen. Maya hat viel gesagt. Einiges wird hier gesagt. Aber ich habe nicht alles verstanden. Kein Anästhesist oder kein Intensivmediziner kann erklären, wie die Narkose funktioniert. Die Zeit des Tages dauert ewig. Man beginnt jede Veränderung zu registrieren. Die Ohrläppchen der Pfleger, kleine Unreinheiten an den Nägeln, Schweiß auf der Stirn, Schwankungen der Stimmlagen der Pflegerinnen. Was gibt es eigentlich zu finden? Maya bekommt Besuch von seiner Frau. Maya bekommt Besuch von ehemaligen Kollegen. Maya bekommt Besuch von seinen Kindern. Maya war produktiv ein Leben lang. Jetzt liegt Maya und produziert noch CO2, Exkremente, Körperflüssigkeiten. Maya produziert Gedanken und manchmal Sprache. Manchmal produziert er Melodien. Maya produziert kaum mehr Bewegung. Er liegt. Als ich meine Frau sah, in Freiburg, als sie eine Treppe runterging, das war Anmut, Schönheit, Eleganz, Herkunft, alles in einem. Da hat's Klack bei mir gemacht. Da hab ich gedacht, jetzt muss ich zuschlagen. Als Hirnforscher hatte Maya Zeit seines Lebens Zugang zu Medikamenten, Schmerzmitteln, Halluzinogenen, Patienten, Tumoren und Leidensgeschichten. Wir haben Maya kennengelernt, da lag er noch nicht auf einer Krankenstation. Als wir Maya kennengelernt haben, war Maya noch groß und kräftig, fuhr Auto und schlief mit seiner Frau, auch wenn Mayas Körper schon zitterte und Maya seinen Kopf nicht gerade halten konnte, kaum verständlich sprach, alles wegen seiner Krankheit. Aber Maya war Maya. Maya war stolz. Maya beherrschte seine Krankheit und kämpfte mit ihr, benutzte sie. Er war der Herr. Maya segelte in seiner Jugend, umrundete die Erde. Segeln, segeln, ich will die Welt erobern, Malakka hoch nach Singapur. Heute wegen der Piraterie eine ganz verfemte Gegend. Früher war das ein Eldorado. Die ganze Welt könnte man auf den Kopf stellen. Man möchte die ganze Welt einatmen. Maya war sich nie sicher. Maya tappte im Dunkeln. Ich muss Stürme erleben. Frauen in Paris, Frauen in Frankfurt, nach Bangkok. Damals hat man ja gedacht, im Osten, die Sehnsucht nach dem Osten war ja irrsinnig. Da wird die Welt erlöst. Wachmann? Jawohl! Kapitän an Bord? Jawohl! Hund an Bord? Geben Sie mir Ihren Arm, damit ich nicht falle. Leine lassen! Maya gab den Albatrossen, die tagelang hinter dem Schiff im Aufwind hersegelten, Namen. Mayas Hirn verändert sich. Eine dauernde Katastrophe. Ein dauerndes Glück, das Hirn. Maya freundete sich mit einer tonnenschweren Schildkröte an und erzählte ihr von einer Liebe am anderen Ende der Erdkugel. Wind, 10 Meilen die Stunde, 20 Meilen die Stunde. Der Tod ist immer da. Maya verliert die Kontrolle. Maya liegt auf dem Boden, liegt im Bett. Maya umrundet das Hirn. Maya weiß, was mit ihm geschieht, weiß nicht, wie ihm geschieht. Maya fällt, taumelt, zappelt. Maya verliert Zeit, verzweifelt. Maya hält sich fest. Wenn es noch einen Romantiker gab, dann Maya. Um die Erde in 2 Jahren, dann ins Hirn und dann todkrank. Die Balance. Bis ich wieder die Balance wieder hab. Einmal, sagen wir mal, durch Paris. Durch Paris oder... Oder? Nur den Weg hier draußen lang. Warum nicht? Warum nicht? Nur diesen Weg? Oder... Oder... Einmal in diesem Zimmer hin und her. Hin und her. Maya kann seine Hand nicht mehr kontrollieren. Sein Gang ist einseitig geworden. Regen prasselt auf das Deck. Sie können nichts machen, nicht. Sie können nicht sitzen, nicht liegen, sie können. Maya wehrt sich, speit und ist geblendet, durchnässt und überströmt, fühlt sich ausgelöscht, wartet auf den Westwind und hofft, dass es nicht brennt. Ich habe mir jetzt 3 Tage lang die Kartoffelschalen aufgehoben in einem kleinen Beutelchen. Dann setze ich mich abends hin und lutsche sie aus. Und das macht mir eine solche Freude, dass ich das habe. Maya hat keine Zähne mehr, sie wurden ihm entfernt. Von Ärzten, die wussten, dass sie ihm damit das Leben retten. Maya hat es nicht geglaubt, aber lebt noch. Noch ein weiteres Kissen da oben, im Brückengebiet. Hier liegt kein Kissen mehr. Ich will noch einmal Schokolade essen. Nur noch einmal Schokolade essen. Ich will nur noch einmal einen Spaziergang machen. Einen Spaziergang noch. Einmal noch auf meinen Beinen. Maya wird sterben. Und mit ihm sein Erleben. Wir kennen das. Es ist nichts Neues. Einer stirbt, weg ist er. Dann geben Sie mir das nochmal. Das ist lebenswichtig, wenn ich diesen Piepser nicht habe. Dann werden Sie nicht gehört. Maya atmet, isst, trinkt. Maya wird unsichtbar. Das Zimmer ist gut temperiert. Maya fragt uns halbtot über Filme aus. Maya ist schwach. Er kann nicht mehr reden. Sprechen verbraucht Dopamin. In den Hirn habe ich nach etwas gegraben. Ich wusste nur zu gut, dass ich nichts finden würde. Es ist immer dasselbe, immer dieselbe Geschichte. Aber ich dachte, vielleicht finde ich zumindest etwas anderes, als was ich erwarte. Und ich suchte in der Natur. Ich bestieg Berge, setzte mich auf wildes Moos und verglich dessen Enden mit ACH-Rezeptoren, mit Dendriten, mit Interneuronen, Axonhügel, Schwellen und suchte in Bächen nach Analogien mit Transmittern. Ich sehe Rehe, die mich angucken, wenn Tiere reden könnten. Und ich betrachte die Berge. Sehen sie nicht aus wie das Hirn? Das Hirn. Sieht es nicht aus wie eine Orchidee? Ich schneide Tiere auseinander und betrachte sie. Wo sind ihre Gesänge geblieben? Ich halte Hirne von Menschen in Händen, mit denen ich Tage zuvor noch gesprochen habe. Wo ist ihr Charme geblieben? Ich entnehme einzelne Hirnwindungen. Da ist kein Charme. Ich genieße das Leben. Ich genieße das Sterben. Maya kann ans Bett gefesselt um eine Welt fliegen, die er erfahren hat. In seinem Kopfkörper bildet sich die ganze bekannte Welt ab. Wenn man Maya auseinandernehmen wird nach seinem Tod, wird man die ganze Welt finden als körpergewordenes, endgültiges Abbild der Welt. Das war eine Rückschau. Jetzt ist Maya kaum mehr als Maya zu erkennen, auch wenn er noch so heißt, diese Pflanze. 5 Operationen in Vollnarkose, weitere Folgen. Maya liegt. Mayas Hand verliert die Hornhaut. Es ist November. Maya hat mich angerufen. Ich sterbe. Mein Herz schlug laut und ich beeilte mich. Ich werde verschwinden. In den letzten 20 Tagen habe ich 20 Kilogramm abgenommen. Ich überlebe das nicht. Gott, wie ich aussehe. Die Natur macht mir einen Strich durch die Rechnung. Maya und ich, wir haben uns verabschiedet. Wir sehen uns. Das war's. Maya kann nichts mehr versprechen. Seine nächste Operation könnte die letzte sein. Und ich sehe es ihm an. Er wird sterben. Ich weiß es, er weiß es. Es braucht nicht mehr viele Worte. Seine Umgebung weiß es, alle wissen es. Und ich gehe, wandere über den Schnee. Zur Klinik führt ein Weg über einen Friedhof. Und ich betrachte ein paar alte Grabsteine. Der Abschied war fröhlich gewesen und ernst zugleich. Ein Abschied voller Klarheit. Ich werde gehen und irgendwann werden wir uns wiedersehen. Ich bin traurig, aber so ist es eben, das Leben. Und ich gehe ein paar Schritte. 2 Monate kümmere ich mich um andere Dinge, mein Leben betreffend. Maya vergesse ich natürlich nicht, aber ich sage mir, vor Neujahr meldest du dich nicht. Das ist Maya. Um Maya zu verstehen, müsste man Maya vielleicht hierher holen. Oder noch besser, Maya sein. Aber Maya ist nicht da. Wir haben nur die Sprache, das ist nicht viel. Und wir entschuldigen uns bei Ihnen. Alles wird unvollständig bleiben. Maya stirbt nicht. Mayas Denken denkt. Und solange Mayas Denken denkt, stirbt Mayas Denken nicht. Und solange Mayas Denken nicht stirbt, stirbt Maya nicht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, oder wenn ein Mensch in seinem Garten herumhüpft, was passiert in seinem Hirn? Wenn man im Garten herumhüpft. Also jetzt würde mich interessieren, dass Sie das mal so aus Erzählung beschreiben. Was passiert in seinem Hirn? Wenn er im Garten herumhüpft. Ja. Ich nehme an, er hat keine Schuhe an, barfuß. Okay. Also wenn ich so rumhüpfe, da kommen so viele Eindrücke. Mit den Augen saugen sie das Grün auf. Das Grün wird dann, diese Farbe wird nach hinten projiziert, wird natürlich erstmal gebildet. Ja. Sie sehen das Gras, das Grün, das wird dann hinten über die Seerinde wieder nach vorne projiziert. Und dann haben sie alle Grasformen. Sie fühlen den Duft für die Nase ganz anders lokalisiert. Wenn Sie mit den Füßen gehen, über die Grasebene, ist der Rasen gemäht oder nicht gemäht. Wenn er gemäht ist, ist er wie ein Teppich. Wenn Sie trotzdem gehen, merken Sie zwischen den Grasbahnen die Sandkörnchen. Und das wird natürlich sofort umgesetzt. Ja, da geht der sensible, Reiz geht hoch, über die sensible Bahn, im Thalamus wird umgeschaltet. Und das ist dann die Frage, wird es weiter umgeschaltet oder nicht? Bei mir wird es umgeschaltet, weil es bei mir ein Wohlbefinden auslöst. Das Wohlbefinden. Das heißt, dieser Impuls geht zurück zum Mittelhirn. Dann wird Dopamin ausgeschüttet, nicht in die Nigra, sondern in die kortikalen Bahnen und wird ein Wohlbefinden ausgelöst. Das wird nur mit Dopamin erreicht, mit keinem anderen Transmitter. Aber ich denke nicht daran, dass da Dopamin ausgeschüttet wird, sondern es ist einfach ein Wohlbefinden. Dieses Wohlbefinden, das taktil, visuell, geruchsmäßig, dann geht der Blick Hoch vom Gras vielleicht. Auf die Bäume? Ein Baum ist nicht wie der andere. Ich guck mir das an, dann geht der Blick auf das Holz. Das kann man nachlesen beim Nachsommer von Stifter. Wenn sie heute einem das Buch geben, 90% schmeißen es an die Wand und 10% sagen, sowas Schönes habe ich noch nie gelesen. Das war das Lieblingsbuch von Kafka. Warum? Ja, ganz einfach. Wenn Sie zum Beispiel das Schloss oder den Prozess von Kafka lesen, unvorstellbar. Kafka hat genau gewusst, er hat die Romane geschrieben, von innen heraus gestaltet, was beim Nachsommer überhaupt nicht der Fall war. Wenn im Nachsommer die Bäume beschrieben werden, wie sie gebürstet werden von den Bediensteten, da werden die Bäume gebürstet. Damit ja kein Unbehagen im Frühjahr, damit keine Käfer ansetzen, die Bäume werden liebkost. Das hat Kafka gebraucht, um diese absolut intellektuelle, beinahe abstoßende Schrifterei zu machen. Was im Hirn passiert, wenn Sie, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Da kann ich mir nur spekulieren. Zum Beispiel, wenn ich ein Stück Holz hacke, dann geht die Motorik, natürlich die Axt wird genau präzise angesetzt, dann wird das Holz gespalten. Mit dem Aufklaffen des Holzes, dem Geruch des gespaltenen Holzes, wenn es altes Holz ist, dann riecht es nicht das Moder, wenn es junges Holz ist, riecht es ganz frisch. Das heißt, es kommen so viele Reize auf einen eingestürmt, Sie können gar nicht sagen, wo Sie das im Gehirn jetzt lokalisieren. Das will ich ja gar nicht wissen, sondern es ist für mich einfach Wohlbefinden pur, verstehen Sie? Sie können nicht sagen, Wohlbefinden wird aus dem visuellen Reiz, aus den Taktilen, aus den Geschmacksknospen. Ich kann die Geschmacksknospen analysieren, da kriege ich einen Nobelpreis. Aber das sagt mir nicht, dass das Wohlbefinden ist. Ja. Wohlbefinden ist die Gesamtheit. Sie können nicht sagen, die Gesamtheit wird überwiegend gebildet aus der Motorik, aus dem Taktilen. Das kann ich nicht sagen. Weil für mich ist Wohlbefinden überhaupt nicht analysierbar. Sie können nicht sagen, wo liegt das im Gehirn. Das ist schon meine Hybris, das zu sagen. Ja. Wenn Sie das Gehirn von dem Simpson haben, oben Bier, in der Mitte Deep Sleep, das ist bei uns nicht so. Hinten der Donut, das Rückenmark so groß, das Gehirn so klein. Nein, nein, nein, das ist bei mir, bei Ihnen schon ein bisschen komplizierter. Das ist Hybris, hirnverbrannt, alles Spekulation. Das ist hirnverbrannt, wirklich. Ich denke doch nicht nach, wenn ich über den Rasen hüpfe, ist das jetzt motorisch, ist das sensibel, ich weiß auch nicht, wie es umgesetzt ist. Ich könnte spekulieren, vielleicht stimmt es nicht, vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt es nicht. Den Indischen Ozean kennen Sie ja. Und wenn Sie das Buch Jugend von Konrad kennen würden, ich kann es Ihnen mal ausleihen, ist eines der schönsten. Und Konrad beschreibt darin sein erstes Kommando in diesem Buch. Was nicht ganz stimmte, weil er sich dort als 18- bis 20-Jährigen schildert. In Wirklichkeit war er 24. Aber die Fiktion im Buch war, er war 20. Und das Schiff fuhr nach Indonesien über den Indischen Ozean. Und ich will Ihnen den Indischen Ozean schildern. Der Indische Ozean ist ja, im Vergleich zum Atlantik, ein Ozean, der zwischen Afrika und dem indischen Kontinent liegt. Und einer der ruhigsten ist. Also keine Atlantikdünung und keine Pazifikdünung. Und auch kaum von Störungen heimgesucht wird. Und Pottwale kennen Sie ja. Pottwale sind Einzeltiere, die Männchen. Die Weibchen schwimmen meistens in Herden und die Paarungszeit der Pottwale ist ungefähr August, September im Indischen Ozean. Und die Tragzeit eines Pottwalweibchens ist ungefähr 3 Jahre. Ich bin ja zur See gefahren, nicht wegen der Menschen. Mich hat die Natur interessiert. Und 2 Ereignisse haben mich besonders interessiert, naturmäßig. Und zwar einmal das Paarungsverhalten der Pottwale, was man im Grunde nie als Einzelner beobachten kann. Melville schreibt das einmal in einem seiner Bände, in Moby Dick im Kampf um den Weißen Wal. Und die Pottwale paaren sich im Indischen Ozean. Das Liebesspiel ist so unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Wenn ein Bulle, die Pottwalbullen sind Einzelgänger, bösartig, sagt man, eigentlich liebenswert, nur sie ernähren sich ja von den riesen Kalamares, tauchen also bis auf über 1000 Meter Tiefe, kämpfen unten mit den Kalamares, fressen die und kommen dann wieder hoch. Und wenn ein solcher Bulle ein Weibchen sich auserkoren hat, dann isoliert er das aus der Herde. Das Weibchen folgt ihm dann. Und dann schwimmen sie zusammen in den Indischen Ozean zur Paarung. Und das Liebesspiel fängt so an. Die beiden schwimmen auseinander, das Pottwalmännchen, das Weibchen, bis zu einer Distanz von 200-300 Meter. Und dann blasen sie ihre Fontänen. Und dann schwimmen sie aufeinander zu, mit einer solchen Geschwindigkeit unvorstellbar. ungefähr 50 Meter voneinander entfernt, springen sie aus dem Wasser und tänzeln auf den Flossen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass ein Koloss, der 15 Meter lang ist, Tonnen wiegt, wie ein Seiltänzer. Und dann platzen die aneinander, fallen ins Wasser, schwimmen wieder auseinander, das wird vielleicht 10-mal gemacht, und dann tauchen sie weiter. Und unten in ungefähr 800 Meter Tiefe findet die Paarung statt. Und dann schwimmt der Bulle weg und das Weibchen wieder zur Herde zurück, wird in der Herde geschützt und bringt dann das Junge zur Welt. Das hat sowas Paradiesisches, das kann man sich gar nicht vorstellen. Abartig, wenn man sowas sieht. Bin ich auf den Mast gekrabbelt, ganz oben rauf, hab das geguckt von oben. Manchmal sind da noch andere Bullen in der Nähe, die das auch sehen, aber Angst haben. Eine solche Freude der Tiere im Element, ins Wasser zu springen. Dann kamen die Albatrosse und plötzlich sind die da. Ja. Und das sind die besten und schönsten Vögel und Segler, die ich mir auch vorstellen kann. Bis 4 Meter Spannweite der Flügel. Dann ein weißer Körper, der ist so groß, ja, wie von Hans Arp. Im Thüringer Museum sieht man ja diese berühmte Plastik-Pelikan. Ja, also wie ein ellipsoider Körper, weiß, schillernd, die Beinchen nach hinten gestreckt, dann steuern sie auch in den Beinchen von hinten. Die Flügel und dann der Kopf, die klugen Augen, und die nutzen den Aufwind von der Brücke und segeln dann manchmal tagelang mit dem Schiff, in dem sie den Aufwind benutzen. Maya liegt im Sterben. Aber Maya wird nicht so schnell sterben. Das werden wir noch sehen. Solange dieses Hörspiel gesendet wird, wird Maya nicht sterben. Und es wird noch lange gesendet. Maya hat Kräfte, die hat selbst Maya unterschätzt. Maya will schlafen und schläft nicht. Maya klingelt und Personal tritt ein. Können Sie mich bitte zur Seite legen? Danke. Bitte. Und Maya ist wieder allein. Maya ist operiert worden. So oft in den letzten Monaten, Maya kann gar nicht mehr zählen, wie oft. Und Maya weiß jetzt, was eine Operation ist. Maya hat sie alle miterlebt. Maya konnte nicht schlafen. Maya spürte das Skalpell in seinen Körper fahren und konnte nicht sprechen, konnte sich nicht bewegen. Maya lag da, Fasern wurden aufgeschnitten. Die Ärzte dachten, sie operieren einen Schlafenden. Aber Maya schläft nicht mehr, nie mehr. Narkotika, Epileptika, Paranoika, Antibiotika, L-Dopa, Agona, Rhizoma. In Mayas Körper kursiert die ganze westliche Hochleistungsmedizin. Und Maya weiß genau, was sie macht, kennt jede Reaktion seines Körpers anatomisch und lateinisch. Maya beschreibt seinen Körper wie einen Körper und nicht wie seinen Körper. Mit einer Zärtlichkeit, wie ein Biologe seinen Käfer lieb hat. Jedes Beinchen, jedes Härchen. Und dann fährt der Schmerz ein. Und erinnert Maya, dass dieser Körper sein Körper ist. Keine externalisierbare Materie, kein Wurm unter dem Mikroskop. Ich bin du, sagt sein Körper. Ich weiß, stöhnt Maya. Er erwacht und ein ehemaliger Kollege sagt zu ihm, wir haben dich schon wieder operiert. Er hasst die Kollegen, die ihn aufschneiden, die es heute besser wissen. Wenn wir keinen Erfolg haben, wirst du sterben. Entzündet die ganze linke Seite, die rechte Seite, das Hirn, ein Radio. Ein Wunder, denkt er noch, dass ich überhaupt noch denke. Ich denke selber, schreit er. Ich denke selber. Aber keiner hört es und er magert ab und sein Geist denkt sich seinen Körper als 3D-Projektion in die Luft. So kann ich vielleicht überleben, wenn mein Körper aufgibt, als reine Vorstellung. Ich würde gern ein Eis essen gehen mit meiner Frau. Sehen Sie da drüben? Madagaskar. Das Licht. Der erste Vogel. Ein Zeichen von Land. Aber ich hatte fest damit gerechnet, dass ich sterbe. Aber der Kopf hat gesagt, meine Vitalfunktionen wären so stark, dass man müsste mich mit dem Knüppel totschlagen, sonst würde ich nicht krepieren. 8 Monate Klinik, da kriegt man doch einen Riss in der Optik. Worauf wartet man, wenn man nur noch wartet, wenn einen die Zeit losgeworden ist? Der Mensch ist, wenn er sich nicht ungeheuer anstrengt, der Materie ausgeliefert. Ich glaube nicht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Wollen Sie ein Bild von mir haben? Ich lebe auf einem Planeten, ein kleiner Punkt im All, der aber eine ganz ungewöhnliche Temperatursicherheit aufweist, sodass auf diesem Planet sich eine Biosphäre von ungeahnter Mannigfaltigkeit und, man kann nicht sagen Schönheit, weil Schönheit ist individuell geprägt, sondern von einer unglaublichen Dynamik herrscht, die im Rahmen der evolutiven Entwicklung den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ein Geistwesen mit personaler Würde zu werden. Und es hört sich vielleicht geschwollen an, aber wenn man in sich hineingeht, sollte jeder etwas Ähnliches fühlen. Die wenigen Grade, die die lebende Zelle braucht, gerade bei uns existierte. Im Jahr 2030 wird die Hälfte der über 80-Jährigen dement. Und da hilft keine Technik. Muss der Mensch denn immer älter werden? So haben wir ein wunderbares Organ auf dem Kopf, von dem man sagen kann, es ist für den Menschen überhaupt nicht geeignet. Er kann mit diesem Organ gar nicht umgehen. Das Gehirn ist dem Menschen von der Evolution übergestülpt worden. Und der Mensch fährt damit Achterbahn. Wenn die Menschheit überlebt, wird sich unser Gehirn verändern und uns neue Bewusstseinsqualitäten ermöglichen. Der Geist wird sich in einer Noosphäre wiederfinden. Das Gehirn macht einen Übergang. Was kommt nach dem aufrechten Gang? Warum soll das nicht steigerbar sein, wenn wir überleben? Mayas Hirn wird operiert. Maya ist bis zum Skelett abgemagert, erholt sich aber wieder. Es muss ein Eingriff geschehen, sagen seine Kollegen, die ihn behandeln wollen. In Mayas Hirn werden Elektroden gepflanzt werden, damit er sich wieder normal bewegen kann. Das Hirn steuert den Körper. Die Operation geht so. Man bohrt mir meinen Kopf auf mit einem Bohrer und schiebt 2 Elektroden rein, so lang. Eine sichere Sache, sagen viele Ärzte. In den Nucleus subthalamicus. Dieser Hirnbereich ist etwa 0,5 mal 4 cm groß, zuständig für die körperliche Feinsteuerung. Eine mehrstündige Operation. Was ist der Mensch ohne den aufrechten Gang? Wenn Sie sich ein Supermodel vorstellen, das über den Laufsteg flaniert, oder eine Sportlerin, wenn Sie Verbeugungen sehen, einen Handkuss an einer Frau, eine zärtliche Umarmung, das alles ist ohne die körperliche Feinsteuerung nicht möglich. Bei der Operation werde ich wach sein, wenn die Stäbe in meinen Kopf geschoben werden. Das Gehirn ist ja nicht schmerzempfindlich. Ich will eine funktionierende Motorik zurück, auch wenn ich für den Rest meines Lebens batteriegetrieben bin. Dann bohren Sie mit dem Finger rein, dann merken Sie überhaupt nichts. Das war ja im Schweigen der Lämmer der zweite Teil, als der das Gehirn von dem Löffel rausholt, dann sortiert, dann isst. Dann guckt er den, dann schläft er ein, dann nimmt er den ganzen Cortex, geht an den Thalamus, dann fängt er an zu zappeln. Und da hat er überhaupt nichts gemerkt. Ja. Das ist ja das Interessante. Wenn das Gehirn Schmerz empfinden würde, dann könnte man so eine Operation nicht machen. Während der OP müssen die ja testen, was mit meinen Bewegungen passiert. Deswegen muss ich wach sein. Die Operation dauert mehrere Stunden. Am Ende verläuft hier, unter der Kopfhaut, die Stromleitung, die Batterie hier. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich das überstehe, habe ich einen Zuwachs an. Nicht an Wissen, an Leben einfach. Maya liegt. Die Tür zum Operationssaal wird aufgehen. Nur Minuten noch. Maya hat Angst. Maya freut sich. Alles, was Maya angreift, versetzt Maya in ekstatischen Aufruhr. Mayas Denken denkt. Ich und meine Krankheit ist ja das Hirn. Und Angst. Mein Denken ist ja das Gehirn. Und wenn ich denke über meine Angst, dann ist das mein Gehirn und meine Angst. Das kann man also gar nicht trennen. Angst gehört ja... Angst ist ein archaischer Begriff, der in der gesamten Evolution den Menschen immer begleitet hat. Am Anfang war es Angst vor nicht erklärbaren Phänomenen der Natur. Gewitter, Regengüsse, Überschwemmungen, also alles, was von der Norm abgewichen ist und rational nicht erklärbar war, wurde über die Angst gefügig gemacht. Kann man sagen. Dann konnte der Mensch damit umgehen, dass er Angst hatte. Das Phänomen wurde nicht ausgegliedert, sondern wurde über die Angst verständlich. Angst ist nicht erklärbar. Angst ist emotional. Und Angst hat dem Menschen auch die Möglichkeit gegeben, sich einer übergeordneten Dimension zuzuwenden. Aus Angst hat er einen Gott gewählt. Etwas, was ihm die Angst nehmen konnte. Er konnte mit der Angst sein Leben besser gestalten. Das hört sich vielleicht kaum erklärbar an, aber Angst ist existenziell. Und ich denke, dass die Angst in der heutigen Zeit eine immense Rolle spielt. Ich habe zum Beispiel Angst vor mir selbst. Was heißt das? Ich habe Angst vor meinen Emotionen, vor meinen Regungen, die ich nicht absolut logisch kontrollieren kann. Ich habe Angst zum Beispiel vor meinen Zornausbrüchen. Angst um mein Gehirn, das hochentwickelte Gehirn. Angst, Hass, Angst, Freude, Hass entsteht in den archaischen Strukturen des Gehirns. Das wird neokortikal gefiltert. Das Individuum entscheidet sich dafür oder dagegen. In den neueren Hirnstrukturen kann das Individuum sich für den Hass entscheiden. Dann wird der archaische Hass noch viel exzessiver. Wenn ich will, kann ich Hass umpolen zur Freude. Die Kristallnacht der Nazis. Ich kann euch schon erzählen, mein Vater war an dem Tag bei der Dame Rothschild in Frankfurt. Da kam eine Gruppe von Braunhemden rein, die einen riesigen Tisch zerstört haben. Und dann haben die zur alten Dame Rothschild gesagt, und du kommst nächste Woche dran, die haue ich auch noch den Schädel. Und das ist für mich so die exzessive Funktion von Gehirn und Hand ohne neokortikale Beeinflussung, weil diese Dummheit ist so archaisch, dass man gar nicht damit umgehen kann. Wenn der Mensch die Materie derart über sich bestimmen lässt, gehört er ausgerottet. Er sollte doch durch die Entwicklung seines Großhirns in der Lage sein, dem kleinen alten Hippocampus Paroli zu bieten. Sonst ist er ungeeignet für die Gesellschaft. Batz! Man kann die Angst ja kanalisieren im Traum. Heute Nacht hatte ich einen Traum. Leerer Bahnhof. Ich hatte eine Art von Urangst. Meine Frau ist mit den Kindern eingestiegen. Dann ist der Zug weggefahren ohne mich. Und ein großer Reinigungswagen kam. Eine Maschine, wie Max Ernst sie gemalt hat. Die wollte mich aufkehren. Nachts sagt Asperges, wie fing es an? O Herr, schütze mich vor der Dunkelheit und vor meiner Angst vor dem Abend. Und das ist positiv gemeint. Sie sehen mich hier in einem Zustand, den ich nie für möglich gehalten habe. Diese Motorik ist unerträglich, diese Störung. Ich hatte einen Anfall. Da habe ich mein Gehirn gesehen. Die ganzen Verästelungen. Alles hat geleuchtet. Das war so schön. So wunderbar. Ich glaube, wenn man stirbt, geht man noch einmal alle Stationen seines Lebens durch, bis in die letzten Neuronen. Herr Volk, Entschuldigung. Ja. Was möchten Sie für einen Abend zum Abendbrot für einen Tee haben? Was mich während der OP am meisten verrückt gemacht hat, ich kann ja nicht reagieren. 2 Stunden lang haben die über ihren Urlaub gesprochen, über ihre Frisur, übers Einkaufen. Ich bin beinahe verrückt geworden, während ich da wach lag. Während sie Elektroden reingeschoben haben, in meinen Kopf rumgeschoben haben, über den Urlaub. Was großartig war während der OP. Ich habe mit dem Kopfhörer meinen Neuronen zuhören können, oben. Zuerst die Elektroden in die weiße Substanz, dann hört man nichts. Und dann in die graue. Und dann werden die Elektroden in den subthalamischen Bereich vorgeschoben. Dann, wenn die Elektroden die graue Substanz erreichen, plötzlich nehmen sie die Bewegung der Neuronen auf, Signale, und man hört, wie die Neuronen miteinander quasseln. Zuerst dann ich habe meinem Gehirn zugehört, im Moment der Operation, sagenhaft. Da muss ich dem lieben Gott dafür danken. Ich weiß nicht, ob ich ihm für die Krankheit dankbar sein soll oder nicht. Ich bin lieber dankbar. Maya überlebt. Die Operation ist geglückt. Mayas Hirn wacht auf. Maya wird wieder gehen können, wird ein bisschen tanzen können. Jetzt aber ist Maya noch ans Bett gefesselt eine kurze Zeit. Er schaut zum letzten Mal auf die Uhr an der Wand, aus dem Fenster. Ein Ast bewegt sich. Lichter in den Baumkronen. Gras. Ich rufe an: Wie geht's Ihnen? Maya sagt: Interessant. Mayas Hirn ist jetzt kurzgeschlossen mit Elektronik, für immer. Das war der Preis. Mayas Hirn hat überlebt. So ist es also, das Überleben. So ist es also, zu denken, ich mach weiter. In Mayas Hirn stecken jetzt 2 Elektroden. Herstellungspreis 5.000 Euro. Kaufpreis inklusive Operation 70.000 Euro. Wertvoller als die ganze Materie, aus der Maya sonst besteht. Mehr denn je möchten wir Mayas Hirn ausrauben. Zu Mayas Hirn kommt sein Körper hinzu. Das Gehirn steuert den Körper. Die Elektroden in Mayas Hirn machen seinen Körper wieder möglich. Maya bedankt sich bei seinen Kollegen, den Ärzten. Und Maya wird wieder durch seinen Garten spazieren. Und Maya wird mit seiner Familie zu Hause frühstücken. Ich kann gehen. Ich kann spazieren. Ich kann alles. So vieles muss von mir noch gedacht werden. Mit meiner Frau sein. Ich kann tanzen. Ich habe Kräfte. Und dann will ich mit meiner Frau ins Hustler fahren nach Rom. Das Hustler ist das schönste Hotel auf der ganzen Welt, kaum bekannt. Es liegt oberhalb der spanischen Treppen. Ein Tag kostet vielleicht 1.200 Euro. So etwas von Vollendung, von Schönheit. Ich will ihr, egal in welchem Zustand, etwas zurückgeben. Und dann gehen wir nach Venedig in das Danieli. Danieli ist das große Hotel, das neben dem Dogenpalast liegt. Mit Suiten auf den Canale Grande. Und das will ich ihr ermöglichen. Dann kaufe ich ihr eine große Smaragdbrosche. Smaragd sind ja blaue Steine. Und dann hoffe ich dadurch, dass ich vielleicht ein ganz bisschen Bett machen, was die Frau alles gelitten hat. Ich war 2-mal im Sterbezimmer mit diesen Vorhängen. Da kam der Chirurg und hatte eine bildschöne Ärztin dabei und sehr gute Chirurgin. Da habe ich gesagt: Wenn Sie mich wirklich heilen wollen, bringen Sie die Ärztin immer mit auf die Visite. Das hat mir einen solchen Halt gegeben. Wenn die mich angelächelt hat, das war, als würde ein Seraph auf mich blicken und meine Frau auch. Ich bin ja so glücklich mit meiner Frau. Die Erde könnte ein Paradies sein. Die Erde könnte ein Paradies sein, das könnte sie, aber es ist eine Teufelskugel manchmal, die da durch den Weltraum eiert. Wirklich, sowas Idiotisches. Ich merke es genau. Ich denke anders als vorher. Ich bin ängstlicher. Ich habe auch Träume, die ich früher nie gehabt habe. Die Stromimpulse beeinflussen meine Träume. Ich bin nicht mehr so wie früher. Ich träume anders. Sehr unangenehm. Das stört mich extrem. Mein Hirn ist auf Aufnahme und Wiedergabe. Aber ein bestimmter Drang ist nicht mehr abrufbar. Die Spargeln schmecken irgendwie nicht mehr. Man muss dem zufrieden sein, was man hat. Ist man aber nicht. Aber das sind so Wachträume. Habe ich die gehabt früher? Wenn ich meine Familie nicht hätte, ich würde die Dinger wieder rausreißen. Die Ärzte verstellen die Stromstärke, um ihm zu helfen, und verstellen damit Mayas Gefühlslage. Und Maya möchte unterscheiden zwischen sich und den Elektroden, aber das gelingt nicht. Diese Meisen, Taubenmeisen, also die Flieger, die sind so gewandt, unvorstellbar. Und Sie wissen ja, dass im Vogelgehirn noch Zellteilungen möglich sind. Habe ich Ihnen mal erzählt. Nee, ja? Nee. Das Neuron teilt sich nicht mehr, bis dahin. Ja. Mhm. Man hat immer gedacht, oder sich gefragt, wenn der Vogel mit seiner Balz anfängt, dann ändert sich ja das Singverhalten unglaublich. Der Gesang wird sehr viel melodischer, wird komplexer. Woher kommt das? Ja? Jetzt kommt der Hammer. Da hat man die Gehirn untersucht bei den Vögeln. Und man weiß, dass im Parietallappen auf beiden Seiten die Motorik für den Gesang vorhanden ist. Das Vogelgroßhirn ist relativ klein im Vergleich zum Kleinhirn des Vogels. Und da hat man festgestellt, dass während des Gesanges, wenn der Gesang komplexer wird, auf beiden parietalen Ebenen neuronale Teilungen vorkommen, und zwar bis zu 50.000 am Tag. Und die bleiben auch bestehen. Und die bleiben auch bestehen. Beide Gehirnhälften kriegen so kleine Höckerchen. Und wenn diese Zellen am meisten ausgebildet sind, dann wird der Komplex am schnellsten, am schönsten, am melodienreichsten. Und wenn das Weibchen sich für das Männchen entschieden hat, geht das wieder zurück auf die normale Gehirngröße. Dann kommt wieder das normale Chilp-Verhalten. Sonst gibt's Zellteilung im Gehirn nur bei Tumoren. Unglaublich. Ich habe mal mit Kanarienvögeln gearbeitet. Wenn man das Gehirn durchschneidet von den armen Kerlchen, sieht man wirklich so kleine rosa Höckerchen da oben. Da weiß man genau, da kommt der Gesang her. Mein prähistorisches Hirn. Hörspiel von Andreas Liebmann. Mit Astrid Meierfeld und Benedikt Volk-Olowski. Komposition Hannes Strobel. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Steffen Jahn. Regieassistenz Anne Krämer. Regie Andreas Liebmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017.